lieber Freude schneebetentet Herzen küsst. Und ich soll die lieber meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist. Ist mir denn kein Herz gegeben, bin ich nicht von Fleisch und Blut, bin ich nicht von Fleisch und Blut. Immer ohne Weib gelieben, wäre fall ich helle Glut, wäre fall ich helle Glut, wäre fall ich helle Glut. Drum, so will ich, weil ich lebe, schneben küssen zärtlich sein. Lieber guter Mond, vergebe, eine Weiße nahm ich ein, eine Weiße nahm ich ein. Weiß ist schön, ich muss sie küssen. Mond, verstecke dich dazu. Mond, verstecke dich dazu. Sollte es dich so sehr verdrießen, oh, so mach die Augen zu. Oh, so mach die Augen zu. Oh, so mach die Augen zu.